Deutschlandfunk Kultur Tonart. Hören Sie mal, jetzt gleich geht es bei uns um unter anderem diese Musik. Musik aus der neuseeländischen Stadt Auckland. Da lebt Holly Fulbrook, deren Band heißt Tiny Ruins, winzige Ruinen. Ein Name wie traumhaft verzerrt, durch den die Nostalgie hallt. Und genau so klingt auch die Musik der Tiny Ruins. Holly Fulbrooks Themen, die Grenzen der Liebe, Zaghaftigkeit, aber auch Gymnastikanzüge und olympisches Gold. Zumindest auf diesem Album, dem dritten der Band, das Olympic Girls heißt. Vor der Sendung war Holly Fulbrook bei mir im Studio. Welcome, great to have you here. Thank you for having me. Dieses Album, was hat das zu tun mit einem Gemälde von Van Gogh? When I started writing the first songs for this album, I was coming from a place of feeling very burnt out. So I had been on the road for quite a long time with my last album. The feeling was just that I was empty. I had no inspiration. I didn't know what to write about. I felt like in a kind of writer's block. And to get myself out of that place, I tried a few things, but one of them that actually worked was looking at the paintings of Van Gogh and seeing the vibrancy of the colours in the paint and reading about his life as well and what led him to paint the things that he did. I found it very inspiring, and I know that he's such a huge, iconic personality and painter that it seems like kind of a cliche to go to him for inspiration, but I needed something very bold. I needed something really big and bold to really make an impression. And around that time, I also saw a photograph of a friend of mine who lives in Tokyo, Japan, a photograph of the cherry blossoms losing their flowers and they're falling into the river. She wrote something like a million flowers in the river, and that's what got me started, together with Van Gogh, to write a song called 1 Million Flowers, which became the first track that I wrote for this album. And that really kick-started the whole process. Once I had written that song, I felt like I had this kind of explosive, colourful, vibrant, slightly psychedelic template to write the rest of the songs. All right. Also, nach dem letzten Album, nach dem zweiten Album, war Holly Fulbrook kaputt, leer. Leer gespielt, weil sie auch lange getourt sind mit dem vergangenen Album. Und dann ist sie nach Hause zurückgekommen und wusste überhaupt gar nicht, worüber sie schreiben soll, hatte keine Inspiration, dachte, okay, wo kriege ich die her? Und hat sich an Van Gogh gewandt. Ausgerechnet den, sagt sie selber, es hat sich an wie ein Klischee, jetzt ausgerechnet diesen großen, sehr bekannten, starken Maler zu nehmen. Aber sie brauchte eben was sehr Kräftiges, was sehr Wagemutiges. Und hat sich seine Bilder angeguckt und auch seine Lebensgeschichte, und das hat sie inspiriert. Zur gleichen Zeit hat eine Freundin von ihr, die in Tokio lebt, die Kirschblüten gepostet, Fotos von Kirschblüten, die in den Fluss fallen. Und diese Freundin hatte geschrieben, 1 Million Blüten oder Blumen. Und das zusammen, also Van Gogh und diese Kirschblüten in Tokio, die waren für Holly Fulbrook dann wirklich die Initialzündung, fast schon zu so einer Art psychedelischen Mappe oder Landschaft, die sie dann hatte. Und auf dieser Basis ist dann der erste Song des Albums entstanden, 1 Million Flowers, aber eben auch die Palette für das ganze weitere Album. Man hört, dass sie eine sehr versierte Songwriterin ist. Einige Songs sind straighte Popnummern mit eingängigem Refrain und der passenden dichten Produktion. In anderen Songs hört man eben diese anderen Harmonien. Harmonien, die auch im Jazz vorkommen könnten. Das ist alles stimmig und gekonnt. Und deshalb die Frage, ist Songwriting für sie letztlich auch ein Handwerk, das nach bestimmten Regeln funktioniert? Not necessarily. I don't really have any rules, but I would say that it's something now. I wrote my first song when I was 14, and it's almost a little bit like it's a part of my existence now, so it's not something I particularly question or even try to do, really. It happens when it happens, and it's quite a just a natural part of my self-expression. It's kind of like some people might feel a need to play sports, to go to the gym and work out. my for the inner hygiene. Yes, my real drive is to express myself through music. That's the best way that I express myself. I'm not so good in real life as I am in music. That's a nice characterization. Also Holly Fulbrook sagt, das mit den Regeln wahrscheinlich eher nicht. Seitdem sie 14 ist, schreibt sie Songs und das ist einfach ein Teil ihrer Persönlichkeit geworden. Oder anders gesagt, manche Leute müssen Sport machen und gehen in eine Trainingshalle oder ins Fitnessstudio und haben eben diesen Drang, das zu tun, um sich selber nah zu sein oder um sich selbst auszudrücken. Bei Holly Fulbrook ist es halt eben, sie drückt sich am besten und verwirklicht sich am besten in Liedern. Sie ist, sagt sie selbst, im echten Leben nicht so gut wie in ihren Liedern. Wir hören jetzt einen Song, nämlich den Titeltrack Olympic Girls. Was ist denn die Geschichte dahinter? Quite simply, it was partly inspired by somebody that I met on a bus, on a Greyhound bus, when I was 19. I took a year after finishing high school, I took a year to travel and actually work as a lifeguard, believe it or not, which was something that I perhaps naively felt was going to be a huge adventure for an 18-year-old at the time. And I came across all kinds of characters and experiences during those 3 months. But anyway, so I was on the back of a bus, on the back seat, and on about a 13-hour bus journey. I got off the bus to get have a fuel stop. When I got back on, about 20 young men had also got onto the bus. They were all wearing a similar outfit and carrying paper bags. And I was sort of surrounded by these guys at the back of the bus. The one sitting next to me sort of said, oh, you know, where are you from? What are you up to? It was me with my guitar and, you know, I'd been sleeping on the back seat. I said, you know, I'm from New Zealand. I'm traveling. And I said, where are you guys from? And he said, we've just got out of prison. We've just been released and we are on our way back to Chicago. And so we had, you know, a good 8 hours ahead of us. And I only really spoke to him and the guy sitting next to him, but it was a real, a very fascinating bus journey to hear his story of how he had been arrested, how long he had been in prison for, how he was feeling. What did he do? It was on drug charges. All right. But he'd been in for 3 years, and the frame of mind of somebody who has just been released into freedom but is facing a life where he's always going to be judged, and also being a young black man in America, he had a lot to say about the system, and I've never forgotten it. And so I wrote the song years and years later, 10, 12 years later, but it was partly written for him and inspired by him. I never kept in contact or anything. I don't know where he is now, but that's one of the stories behind that song. Wow. Also, als Holly Fulbrook 18 war, ist sie in die USA gegangen und war 3 Monate lang unterwegs, vor allem in diesen Greyhound-Bussen. Und an einem Tag, da stand eine 13-stündige Fahrt vor ihr, sie hat hinten gesessen und es kam, der Bus hielt zum Tanken. Und als sie wieder einstieg, war sie hinten umgeben von 20 jungen Männern, alle in einem gleichen ähnlichen Anzug mit Papiertüten, die sich auch eben natürlich zu ihr hinten auf diese Hinterbank gesetzt hatten, wo sie eigentlich geschlafen hatte die ganze Zeit. Und dann hat der junge Mann, der neben ihr saß, sie gefragt, ja und, was machst du hier, wo kommst du her? Hat sie gesagt, ja, ich komme aus Neuseeland. Es war gerade eine interessante politische Zeit in Amerika. George W. Bush war gerade wiedergewählt worden und sie war eine sehr politische, engagierte Person und hat also mit diesem jungen Mann ein Gespräch angefangen und er hat ihr dann erzählt, dass er und die anderen 19 Männer gerade aus dem Gefängnis entlassen wurden und gerade nach Chicago zurückfahren wollten. Und das war ein Schwarzer, der wegen Verstößen gegen die Drogengesetze im Gefängnis saß. Und sie haben dann sehr intensiv darüber gesprochen, über die Situation für schwarze junge Männer in Amerika, über dieses System von Gefängnissen und auch von Rassismus. Und Jahre später hat dann Holly Fullbrook dieses Lied geschrieben und an ihn gedacht, von dem sie aber nicht mehr weiß, wo er heute ist und was mit ihm passiert ist, weil sie nicht in Kontakt geblieben sind. Und dieses Lied, das interessanterweise Olympic Girls heißt, das hören Sie jetzt. Thank you. Stirring, shaken, all of us waking under the same cover of sky. You said my freedom feels like a white lie. Sweet on the back seat, another day bolder. A love spell rushes you by, the smoke and the smolder. Olympic Girls von den Tiny Ruins. Holly Fullbrook hat uns dieses Lied dargelassen. Sie hat ja vor diesem Song erzählt, dass sie dieses Lied geschrieben hat, nachdem sie mal als junges Mädchen im Greyhound-Bus 13 Stunden lang inmitten von 20 Grad aus dem Gefängnis entlassenen jungen Männern saß und die sich lange unterhalten haben. Und was hat das mit olympischen Mädchen zu tun? Das hat sie mir nach dem Interview noch erzählt. Diese Jungs hatten nämlich immer, also sie war das erste Mädchen, mit denen sie überhaupt geredet hat, nachdem sie wieder auf freiem Fuß waren. Und die haben ihr erzählt, dass sie immer gerne die Olympischen Spiele geguckt haben im Fernsehen, im Gefängnis, weil da natürlich Mädchen in knappen Anzügen sind. Aber gleichzeitig war für die auch diese Freiheit, Sport zu machen und sich zu überwinden, stand nochmal für was anderes, abgesehen von dem nackten Fleisch, das man da sehen konnte. Tolle Geschichte, tolle Frau, Holly Fullbrook und die Tiny Ruins.